Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. April/Juni 1924, 12:50 Uhr. Mount Everest auf etwa 8000 Meter Höhe. Der Bergsteiger Noel O'Dell sucht auf der Nordflanke des höchsten Berges der Welt nach Fossilien. Über ihm ist dichter Nebel, eine einzige Suppe. Mit seinen Gedanken ist er bei seinen beiden Kameraden, George Mallory und Andrew Irwin, die an diesem Tag den Versuch unternehmen, als erste Menschen den Gipfel des höchsten Berges der Welt zu erreichen. Plötzlich lichtet sich der Nebelvorhang und Noel O'Dell blickt nach oben in Richtung Gipfelpyramide. Auf einem Schneefeld unter der vorletzten Stufe zur Gipfelpyramide erspähte ich einen schwarzen Punkt, der sich der Felsenstufe näherte. Ein zweiter folgte, während der erste den Vorsprung erkletterte. Leider zog sich der Vorhang wieder zu, sodass ich nicht mehr feststellen konnte, ob der zweite Bergsteiger seinen Gefährten eingeholt hatte. Mallory und Irwin im Anstieg. Weniger als 300 Meter vom Gipfel entfernt. Werden sie es dieses Mal schaffen? Werden die beiden an diesem Tag in die Geschichte eingehen, als die ersten Menschen auf dem Dach der Welt? Wegen der Wolken kann O'Dell seine beiden Kameraden nicht weiter verfolgen. Ihm gefällt nicht, dass die beiden erst jetzt, gegen Mittag, an dieser Stelle sind. Bleibt ihnen da für den Rückweg vom Gipfel noch ausreichend Zeit? Sie dürfen auf gar keinen Fall in die Dunkelheit geraten. Schnee fällt und O'Dell steigt hoch ins Lager 6 auf 8040 Meter Höhe. Von hier sind Mallory und Irwin aufgebrochen. Nur wann? Rätselt der besorgte O'Dell. Um wie viel Uhr? Ich fand keinen Zettel mit Nachrichten vor, so dass wir niemals wissen werden, ob die beiden aufgehalten wurden und wann sie aufbrachen. Es schneite weiter, und ich fragte mich, ob das Wetter die beiden wohl zur Umkehr nötigen werde. O'Dell steigt seinen beiden Kameraden entgegen. Er ist besorgt, dass sie im dichten Schneetreiben das Zelt nicht finden werden. Ich pfiff und juchzte für den Fall, dass sie in Hörweite waren. Dann suchte ich hinter einem Block Schutz gegen das Schneetreiben. Nach einer Stunde machte ich mich auf den Rückweg. Zusammen mit einem anderen Teilnehmer der englischen Mount Everest-Expedition von 1924, mit John Hazard, hält O'Dell von einem weiter unten liegenden Lager die ganze Nacht nach Mallory und Irwin Ausschau. Der Nachthimmel über der Nordflanke ist klar, aber kein Zeichen. Nichts, nirgendwo. Alles ist bleiern ruhig und windstill. Am nächsten Morgen richtet O'Dell seinen Feldstecher auf die Hochlager. Wieder nichts. Um Himmels Willen, O'Dell kann nicht untätig herumsitzen und abwarten. Er kämpft sich durch den bitterkalten Westwind wieder hoch. Erst ins Lager 5 auf 7700 Meter, dann ins Lager 6. Mit Ausnahme einer vom Wind umgerissenen Stütze lag im Zelt 6 noch alles so, wie ich es verlassen hatte. Der Gipfelbau des Mount Everest gehört wohl zu den unwirtlichsten Teilen der Erdoberfläche, zumal wenn der Sturm die düsteren Flanken des Berges peitscht. Wie grausam ist dieser Wind, wenn er jeden Schritt Hemd der verlorenen Freunden gilt. Nachdem ich mich 2 Stunden abgemüht hatte, erkannte ich die Aussichtslosigkeit, in dieser riesigen Steinwüste eine Spur der Vermissten zu entdecken. O'Dell dämmert es langsam, dass seine Freunde verunglückt sein müssen. Erschüttert legt er die beiden Schlafsäcke von Mallory und Irwin in T-Form auf ein Schneefeld. Es ist ein weithin sichtbares Zeichen. So weiß John Hazard im unteren Lager, dass Mallory und Irwin verloren sind. O'Dell schaut noch einmal zum Gipfel hoch, dem Punkt ihrer aller Sehnsucht. Er schien mit kalter Gleichgültigkeit auf mich, das Menschlein, herabzublicken und mit Windgeheul zu spotten über meine Bitte, sein Geheimnis preiszugeben. Das Rätsel um meine Freunde. Für England ist die Erstbesteigung des Mount Everest, seit ihn englische Vermessungsbeamte im Jahre 1847 als höchsten Berg der Erde ausgemacht haben, eine nationale Angelegenheit von höchster Wichtigkeit. Es soll unbedingt die englische Fahne sein, die als erste auf dem Dach der Welt weht, zur Ehre von König, Volk und Vaterland. Sowohl am Südpol als auch am Nordpol haben andere Nationen das Rennen gemacht und sind den Engländern zuvorgekommen. Jetzt wollen sie mit einer Heldentat am Mount Everest zeigen, was an Mut und Pioniergeist in ihnen steckt. Sie nennen den Mount Everest den dritten Pol. Und 1924 sind die Engländer zum ersten Mal nah herangekommen an diesen höchsten Punkt der Erde. Sehr nah sogar. Mit Mallorys Tod jedoch ist der Gipfel mit einem Schlag wieder in unerreichbare Ferne gerückt. Danach wird es 29 Jahre dauern, bis der erste Mensch lebend von dem eisigen Ort zurückkehrt, zu dem Mallory aufgebrochen war. Wie sind Mallory und Irwin zu Tode gekommen? Und sind sie die Erstbesteiger des höchsten Berges der Welt? Könnten sie vor ihrem Tod den Gipfel tatsächlich erreicht haben? Das wird bis heute in Bergsteigerkreisen überall auf der Welt leidenschaftlich diskutiert. Das Geheimnis um Mallory und Irwin beschäftigte viele Expeditionen, die zum Mount Everest aufbrachen. Auch den Neuseeländer Edmund Hillary und den Sherpa Tenzing Norgay, die 1953 offiziell anerkannt als erste den Gipfel des 8.848 Meter hohen Berges erreichten. Auf dem Gipfel angekommen, hielten sie Ausschau nach Hinweisen auf Mallory. So stark waren ihre Zweifel, dass sie selbst tatsächlich die Ersten waren. Reinhold Messner, der Tiroler Ausnahmebergsteiger, schließt dagegen einen Gipfelsieg von Mallory und Irwin mit großer Entschiedenheit aus. Was sind die Fakten? Welche Spuren, welche Beweise gibt es? 1933 findet man auf 8.460 Metern Höhe einen Eispickel, der eindeutig Irwin gehört hatte. Nur, wie ist dieses Indiz einzuordnen? Hatte Irwin diesen Eispickel an dieser Stelle absichtlich abgelegt, weil er ihn auf dem felsigen Gelände nur behindert hätte? Wenn ja, auf dem Weg nach oben oder nach unten? Oder fand dort, wo der Pickel lag, womöglich der tödliche Absturz statt? Der spannendste Hinweis kommt im Jahre 1979 aus Japan. Yoshinori Hasegawa, Teilnehmer einer chinesisch-japanischen Expedition von 1979, erzählt von einem Gespräch mit einem chinesischen Bergsteiger namens Wang Hongbao. Dieser habe ihm berichtet, er sei 4 Jahre zuvor, also 1975, während einer chinesischen Expedition zu einem kleinen Alleingang auf etwa 8.200 Meter Höhe von dem damaligen Hochlager aus aufgebrochen. Dabei sei er nach etwa 20 Minuten auf einen alten englischen Toten gestoßen. Der Chinese, der kein Japanisch sprach, habe mit Gästen erklärt, dass die Kleidung des Toten zu Staub zerfallen und vom Wind verweht worden sei. Seine Wange sei von Gorax, schwarzen Rabenvögeln, weggepickt worden. Der Japaner fragte mehrmals nach. Wirklich? Ein alter Engländer? Immer wieder habe Wang wiederholt, Inglese, Inglese. Der Japaner Hasegawa ahnte 1979 sofort, dass es sich bei dem Toten um Irwin oder Mallory handeln könnte. Aber bevor er den Chinesen bitten konnte, ihn zu dem Toten zu führen, wird dieser von einer Lawine in den Tod gerissen. Einen Tag nach dem Gespräch mit Hasegawa. Wo genau lag das Lager, von dem der verunglückte Chinese 4 Jahre früher aufgebrochen war? Wenn man das wüsste, hätte man einen Anhaltspunkt für eine Suche. Ja, wenn. Die Spur verläuft zunächst im Sande. Andere Beobachtungen, meist spärliche Tatsachen, kommen wie die Teile eines verwirrenden Puzzles dazu. Das Wenige, was man hat, wird immer wieder neu sortiert und neu interpretiert. Was fehlte, war eine Person, die sich wie ein Detektiv der Geschichte annahm. Und zu diesem Detektiv wurde der Deutsche Jochen Hemleb. Sein Interesse an dem Schicksal von Mallory und Irwin wurde schon früh geweckt. Da war ich, glaube ich, 7 Jahre alt. Mein Vater, der war begeisterter Bergsteiger und der hatte auch so einen kleinen Stapel Bücher über das Bergsteigen. Da hat er mir mal die Everest-Geschichte vorgelesen und hat mir auch erzählt, dass eben 1924 zwei Engländer, Mallory und Irwin, unterhalb des Everest-Gipfels im Nebel verschwunden sind und dass immer die Frage war, waren die möglicherweise als Erste auf dem Gipfel vom Mount Everest? Und das hat natürlich so was ganz Reizvolles für mich auch gehabt, diese Geschichte. Zwei Männer verschwinden im Nebel. Und das war so das Bild, was ich eigentlich seitdem auch hatte. Zwei Männer verschwinden im Nebel. Vielleicht waren sie ganz oben auf dem Mount Everest. Ich besuche Jochen Hemleb in seiner Studentenwohnung. Jochen Hemleb studiert Geologie. Aber in seinen Bücherregalen stapeln sich hauptsächlich Dokumente und Bücher über die Berge, insbesondere über den Mount Everest. Er ist groß gewachsen, wirkt sehr offen und er hat ein schönes, irgendwie besonderes Lächeln. Wie ein Abenteurer sieht er nicht aus. Eher wie ein Mensch, der viel am Schreibtisch sitzt. Ich glaube, in einer Menschenmenge würde er mir nicht unbedingt sofort auffallen. Sobald er aber anfängt, über die Berge, über den Mount Everest, über Mallory und Irwin zu sprechen, ändert sich seine Ausstrahlung schlagartig. Er fängt dann regelrecht an zu leuchten. Weihnachten 1987 bekommt der damals 16-jährige Hemleb von seinen Eltern ein Buch über Mallory und Irwin geschenkt. Und dieses Buch gibt seinem Leben den entscheidenden Kick. Da war natürlich die Frage, ist es möglich, dieses Rätsel um Mallory und Irwin, was ist 1924 passiert, heute noch zu lösen? Und ich wusste, es gab auch schon mal eine Suchexpedition, die allerdings keinen Erfolg gehabt hatte. Und so drängte sich mir irgendwann einfach diese Idee, dieser Traum auf, einmal selber vielleicht eine solche Suchaktion in die Wege zu leiten und daran möglicherweise auch teilzunehmen. Das Thema nimmt Jochen Hemleb völlig gefangen. Er ist regelrecht besessen von Mallory und Irwin. Er fängt an, alles über die Verschollenen zu sammeln, was er kriegen kann. Sein privates Everest-Archiv füllt sein Zimmer bald vom Boden bis zur Decke aus. Seine Klassenkameraden finden ihn reichlich sonderbar. Jochen Hemleb ordnet die vorhandenen Beweisstücke neu. Er fängt bei Null an. Sämtliche Fotografien von früheren Expeditionen zum Mount Everest, die er irgendwie in die Finger kriegen kann, knöpft er sich vor. Die Fotos vergleicht er mit den genauesten Karten, die es von der Nordflanke und dem Nordostgrat gibt. Also manchmal hat mich die ganze Arbeit so gepackt, dass mein gesamtes Zimmer eigentlich übersät war mit Landkarten, mit Fotos. Mein Bett war einfach dicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, abends, es hat überhaupt keinen Sinn, das noch irgendwie aufzuräumen. Bin ich einfach rauf auf den Dachboden, habe mir meine Isoliermatte geholt, meinen Schlafsack und habe im Flur geschlafen. Aus. Nach jahrelangen Nachforschungen meint Jochen Hemleb dann plötzlich haargenau zu wissen, wo man nach Mallory und Irwin suchen muss. Im Internet veröffentlicht Hemleb seine Erkenntnisse. Er würde am liebsten sofort losziehen und selbst nach den Verschollenen suchen, selbst das Geheimnis um deren Verschwinden aufdecken. Aber zwei Tatsachen stehen dem im Wege. Erstens, er hat kein Geld. Zweitens, er ist kein Extrembergsteiger. Sich auf Höhen über 8000 Meter fortzubewegen, übersteigt sein Können, fürchtet er. Über das Internet nimmt Jochen Hemleb Kontakt zu vielen anderen Bergsteigern auf. Manche leben auf der anderen Seite der Welt. Ich habe diese Frage, gibt es Interesse, so eine Suche durchzuführen, dann auch immer wieder gestellt, wenn ich mit Bergsteigern korrespondiert habe. Und 1998 habe ich schließlich Leute gefunden. Das waren Amerikaner, die daran so weit interessiert waren, dass sie gesagt haben, wir sehen zu, dass wir dieses Projekt auf die Beine stellen. Das Suchprojekt hat bald einen Namen. Mallory and Irwin Research Expedition. Die Amerikaner finden Geldgeber, Sponsoren für die extrem teure Expedition. Und einer der Amerikaner, der spätere Expeditionsleiter Eric Simonsen, gibt dem völlig unbekannten deutschen Geologiestudenten ein Versprechen, das den 27-Jährigen auf den höchsten Berg der Welt bringt. Dann eben Eric Simonsen selbst, der das Team zusammengestellt hat und der, wie ich sagen muss, sehr, sehr fair war und gesagt hat, du hast die Idee gebracht und stellst uns dein Wissen zur Verfügung. Als Gegenleistung nehmen wir dich dafür im Team auf. Und er hat dieses Versprechen mehr als gehalten. Und dafür bin ich ihm eigentlich bis heute sehr, sehr dankbar. Am 20. März 1999 ist es dann soweit. 75 Jahre nach dem geheimnisvollen Verschwinden von Mallory und Irwin fliegt Jochen Hemlep nach Kathmandu. Dort trifft er zum ersten Mal mit seinem Expeditionsleiter Eric Simonsen und dem Bergsteigerteam, das dieser zusammengestellt hat, zusammen. Der Expeditionsleiter und der Student umarmen sich. 2 Tage später, am 22. März, hält der Abt des buddhistischen Klosters Tengpoche eine Zeremonie ab, die der Expedition Glück und den Segen der Götter bringen soll. Fremde Klänge erreichen Jochen Hemleps Ohr. Die Gesänge der Mönche klingen geheimnisvoll. Die Teammitglieder bieten Opfergaben aus Reis dar und verbrennen Wacholderzweige, riesige Büschel. Überall sind Rauchschwaden. Manchmal verschwinden die Teilnehmer der Zeremonie, die Mönche in den roten Gewändern und die Bergsteiger in ihrer modernen westlichen Kleidung im Rauch. Bunte Gebetsfahnen flackern im Wind. Es ist wie in einem Traum und ist doch Wirklichkeit. Jochen Hemleps Traum wird Wirklichkeit und er kann das noch gar nicht richtig begreifen. Mit 7000 Kilogramm Ausrüstung und Vorräten bricht das Team in den Himalaya auf. Schnell wechseln die Landschaften, durch die Jochen Hemlep mit den Amerikanern fährt. Zunächst ist es fast wie im Dschungel. Dann kommen sie durch grüne Wälder und nachdem sie das staubige, spärlich bewachsene tibetische Hochland erreicht haben, treffen sie auf Neuschnee. Nur wenige Tage auf kurvenreichen Straßen dauert die Fahrt zum Mount Everest. "75 Jahre zuvor braucht die Expedition von Mallory 6 Wochen für die gleiche Strecke. Zu Fuß, auf einem Pfad, der seit Jahrhunderten von Maultierkarawanen benutzt wurde. Mehr als 350 Pferde, Maultiere, Esel, Ochsen und Yaks befördern das Expeditionsgepäck. 70 Träger, Köche und Diener gehören zum Tross. Auf dem Weg gibt es wilde Bananen, scharlachroten Hibiskus, Orchideen von jeder erdenklichen Form und Farbe und wunderschöne Schmetterlinge. Mallory und seine Kameraden durchwandern aber auch immer trostlosere Gegenden, je näher sie zum Mount Everest kommen. Im Rongbuk-Kloster, dem höchsten Kloster der Welt, unterziehen sich auch die Engländer der Puja, der bewegenden buddhistischen Zeremonie. 1999. Als Jochen Hemlep den Mount Everest zum ersten Mal leibhaftig zu Gesicht bekommt, ist er tief beeindruckt. Diesen Berg zum ersten Mal zu sehen, das war eigentlich so dieses Zeichen, Mensch, ich bin hier. Wir gehen jetzt tatsächlich ernsthaft auf die Suche. Es ist nicht länger nur die Idee. Nein, wir sind tatsächlich jetzt hier. Dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass dieser Berg in 3 Dimensionen viel eindrucksvoller ist als auf einem Bild. Man kriegt auf einmal diese Höhe mit. Man hört den Wind, wie er über die Grate fegt und zischt. Und man kriegt einen Eindruck von dieser Urgewalt und auch von dieser Kälte, die dort oben herrscht. Und was mich bis heute einfach beeindruckt, ist, dass eine materielle Sache, ein Berg, etwas Anorganisches, kein Lebewesen, so tiefe Gefühle in einem hervorbringen kann. Also mir ist anders geworden, wie ich diesen Berg zum ersten Mal gesehen habe. Auch von George Mallory, einem der besten Bergsteiger seiner Zeit, wissen wir, was er empfand, als er den Mount Everest zum ersten Mal zu Gesicht bekam. Seiner Frau Ruth schrieb er: Wir standen wie gebannt da. Im Hinterkopf hatte ich tausende Fragen, die nach Antwort verlangten. Aber der Anblick löschte jeden Gedanken aus. Wir stellten keine Fragen, sondern schauten den Berg einfach nur an. Der Eindruck ist grandioser, als ich beschreiben kann. Die fantastischsten Grate und erschreckendsten Abgründe, die ich je gesehen habe. Liebling, dies ist eine aufregende Angelegenheit und ich kann dir nicht sagen, wie sehr sie mich aufwühlt und wie großartig der Anblick ist. Und dann die Schönheit des Ganzen. Mallory antwortete vor der Reise nach Tibet auf die Frage, warum er den Mount Everest bezwingen wolle, mit dem berühmten Satz: Weil er da ist. In seinen Vorträgen und Essays führte er aus: Ich glaube, es treibt uns deshalb auf den Mount Everest, weil wir schlicht und einfach nicht umhin können. Oder anders formuliert, weil wir Bergsteiger sind. Auf ein Abenteuer zu verzichten, heißt Gefahr zu laufen, wie eine Erbse in der Schote zu vertrocknen. Mai 1999, Mount Everest, erstaunlich gutes Wetter. Das Team um Eric Simonsen und Jochen Hemlepp hat innerhalb von 6 Wochen verschiedene Hochlager errichtet und ausgerüstet. Von dem höchsten, von Lager 6 auf 8200 Metern, bricht der Suchtrupp, der sich mittlerweile an die Höhe gewöhnt hat, auf. Die eigentliche Suche nach Mallory und Irwin beginnt. The suspected search area is some 70 to 90 meters, so 230 to 300 feet below and some 600 to 900 feet west of Camp 6. Jochen Hemlepp geht nicht mit dem Bergsteigerteam los. Er ist im Basislager positioniert, 3000 Höhenmeter weiter unten, fast 20 Kilometer von dem Suchtrupp entfernt. Und trotzdem ist er dabei. Die Bergsteiger tragen ein von ihm zusammengestelltes Handbuch mit sich, das ihnen metergenau erklärt, wo sie mit ihrer Suche ansetzen sollen. Mit einem Teleskop beobachtet Jochen Hemlepp das Geschehen. Dave, we are glad to hear this. How is everyone doing up there? Über Funk ist er mit den Bergsteigern verbunden, um sie gegebenenfalls von seinem Beobachterposten aus zu dirigieren. Sollte eine Spur gefunden werden, würde er versuchen, sie zu bewerten und einzuordnen. So war meine Aufgabe sozusagen die des Detektivs, nämlich Spuren zu lesen. Die wichtigste Fährte, die sie hatten, war die des Chinesen Wang, der unweit des chinesischen Hochlagers von 1975 einen alten englischen Toten gesehen hatte. Jahrelang tappte man im Dunkeln, wo sich dieses chinesische Hochlager denn nun eigentlich befunden hatte, von dem Wang zu seinem 20-minütigen Alleingang aufgebrochen war. Hemlepp studierte das einzige Foto, was es von diesem Lager gab. Indem er sich an markanten Stellen im Hintergrund des Fotos orientierte und diese mit detaillierten Karten der Nordflanke verglich, arbeitete er heraus, wo sich das chinesische Hochlager befunden haben musste. Aber konnte der 27-Jährige in seiner Frankfurter Studentenbude 8000 Kilometer vom Mount Everest entfernt nur anhand von Kartenmaterial wirklich eine solch punktgenaue Aussage machen? Würden die Bergsteiger unter seiner Anleitung wirklich Erfolg haben? Also unsere Suchmannschaft war oben am Berg am Morgen des 1. Mai 1999 unterwegs im Suchgebiet auf 8200 Meter. Und ich hatte sie im Teleskop, konnte sie sehen. Es waren 5 kleine Punkte, die ich da oben sah, die sich so langsam vorwärts bewegten. Und das fing dann natürlich gleich unheimlich vielversprechend an. What you got, Jake? Not quite sure. Looks like an old bottle. Dass Jake Norton, einer der Bergsteiger, eine alte Sauerstoffflasche von einer chinesischen Expedition gefunden hatte. Und da wussten wir anhand dieser alten chinesischen Sauerstoffflasche, dass wir uns buchstäblich auf den Fußspuren der Chinesen bewegten. Und wenig später, war eigentlich nur eine halbe Stunde dann vergangen, kam eben dieser seltsame Funkspruch von Konrad Enker, der eben sagte, das letzte Mal, als ich versucht habe, einen Felsblock zu beklettern mit Nagelschuhen, bin ich runtergefallen. Felsblock. Das ist das vereinbarte Schlüsselwort. Der Code sozusagen würde einer der beiden Verschollenen gefunden werden. Denn solch ein Fund sollte vorläufig geheim gehalten werden. Eine notwendige Vorkehrung, denn der Funkverkehr der Expedition wird wegen der brisanten Suche von anderen mitgehört. In dem Moment dachten wir im Basislager, war das jetzt möglicherweise die entscheidende Nachricht? Hatten sie da oben tatsächlich was gefunden? Danach brach der Funkverkehr ab. Sie sagten überhaupt nichts mehr, unsere Suchmannschaft. Und alles, was ich durchs Teleskop sah, war, dass sie sich alle an einem Platz versammelten und sich dann über Stunden hinweg, es waren fast 3 Stunden, nicht vom Fleck bewegten. Und ich wusste einfach, da oben ist was passiert. Dort oben ist was gefunden worden. Eine andere Erklärung konnte es gar nicht geben. Und am Abend meldeten sie sich dann zurück aus dem Lager 5. Sie sagten einfach nur, es geht uns gut, wir sind in Sicherheit. Nicht irgendwie, wir haben was Großesartiges gefunden. Aber der letzte Funkspruch abends um 6 Uhr, bevor sie dann dort oben die Nacht verbrachten, da sagte dann Dave Hahn einfach nur am Ende des Funkspruchs, Jochen, du wirst jetzt ein sehr glücklicher Mensch sein. Jochen, you are going to be a happy man. Und in dem Moment wusste ich, das ist es. Der Fund auf 8200 Metern. Das Erste, was dem Bergsteiger Konrad Enker auffällt, ist ein Bein in einem Nagelschuh. Dann erkennt er den unversehrten, muskulösen Rücken eines einst sehr athletischen Mannes. An den Kleiderresten erkennt er, dass er keinen Leichnam aus jüngerer Zeit gefunden hat. Er ruft die anderen Bergsteiger über Funk zu sich und während er auf sie wartet, überkommt ihn ein tiefes Gefühl von Ehrfurcht und Respekt. Der Tote, der da vor ihm auf dem Bauch liegend ausgestreckt ist, macht auf ihn einen seltsam friedlichen Eindruck. Er sieht aus wie eine griechische Marmorstatue. Der Wind hat dem Toten den größten Teil seiner Kleidung vom Leib gerissen. Seine Haut ist von der Sonne gebleicht. Sein Körper ist vollkommen erhalten, auf natürliche Weise mumifiziert. Gesicht und Oberkörper sind in den Boden unter ihm eingefroren. Die schlanken Finger seiner einst kraftvollen Hände greifen in das gefrorene Geröll. Die ausgestreckten Beine weisen talwärts. Eines ist gebrochen, das andere schützend darüber gelegt. Im Nacken finden die Bergsteiger am Hemd ein kleines Wäscheschild mit einem eingestickten Namen, G. Mallory. Da wissen sie, sie stehen vor dem berühmtesten Verschollenen in der Geschichte der Bergsteigerei. This is George Mallory. Really? George Mallory. Oh my God. Oh my God. It said G. L. Mallory. See that? George Mallory. Oh my God. Die 75 Jahre alte Frage nach dem Wie und Warum von Mallorys Tod kann sofort beantwortet werden. Denn um Mallorys Hüfte ist ein weißes, geflochtenes Seil geschlungen. Es ist noch etwa 3 Meter lang und an der Bruchstelle zerfranst. Wir wissen, dass die beiden im Abstieg gewesen sind, als das Unglück geschah. Denn sie sind von einem Punkt aus abgestürzt, der unterhalb der Stelle lag, wo man die höchsten Spuren von ihnen gefunden hat. Sie sind abgestürzt, entweder beide oder das Seil ist schon gleich zu Beginn zwischen ihnen gerissen. Und Mallory ist in jedem Fall etwa 300 Meter weit abgestürzt, bevor er zum Halten gekommen ist. Mallory hat bei seinem Absturz sich Verletzungen zugezogen, die schwer waren. Er hat sich ein Bein gebrochen. Er hat sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen, die aller Wahrscheinlichkeit nach tödlich war, selbst wenn er möglicherweise seinen Absturz noch kurze Zeit überlebt hat. Die Bergsteiger von 1999 haben gefunden, wonach sie gesucht haben. Aber keiner von ihnen bricht in Jubel aus. Sie knien sich um den Toten herum und schweigen. Einige haben Tränen in den Augen. Diesen Mann, seinen Mut und seine Willenskraft, bewundern sie seit ihrer Kindheit. Ist es richtig, ihn jetzt in seinem Frieden zu stören? Was hätte er selbst gewollt? Sie kommen schließlich zu dem Schluss, falls Mallory es bis zum Gipfel geschafft hatte, dann hätte er sicher gewollt, dass seine Kinder, dass die Welt davon erfährt. Und so machen sich die Bergsteiger behutsam daran, den Toten nach Beweisstücken zu untersuchen. Also man fand eine ganze Reihe recht berührender Gegenstände, die eigentlich gezeigt haben, mit was für einer Ausrüstung er da oben unterwegs war. In seinen Taschen fanden sich Dinge wie sein Höhenmesser, ein Taschenmesser, eine Nagelschere. Wir haben bei ihm Notizen gefunden, die uns Aufschluss darüber gegeben haben, wie er seinen Gipfelaufstieg geplant hatte. Wir haben persönliche Briefe bei ihm gefunden und wir haben seine Armbanduhr gefunden, seine Schneebrille, wir haben seinen Nagelschuh mit runtergebracht. Alles eigentlich Gegenstände, die uns einen sehr intimen Einblick gegeben haben in die Welt, in der ein damaliger Bergsteigerpionier unterwegs war. Wie schlecht die Bergsteigerpioniere von 1924 gegen die Kälte geschützt waren, ist für die Bergsteiger des Suchtrupps unfassbar. Mallory hatte einfache Lederstiefel mit keilförmigen Nägeln an. Zwei Paar Strümpfe. Von seiner Frau Ruth selbst gestrickt. Eine lange Unterhose, zwei wollene Leggings, darüber eine Hose. Am Oberkörper trug er 7 oder 8 Schichten übereinander. Anziehsachen aus Seide, Baumwolle und Wolle. Auf dem Kopf schützte er sich mit einer Pilotenmütze. Die heutige Ausrüstung, die zum Beispiel Conrad Anker trägt, besteht aus synthetischer Unterwäsche, 2 Fleece-Sweatern und einem Daunenanzug mit windabweisender Beschichtung. Allein dieser Daunenanzug hält wärmer als alles, was Mallory zusammengenommen anhatte. Und dennoch fing Anker auf der Höhe von 8200 Metern sofort an zu frieren, wenn er längere Pausen einlegte. Dave Hahn, einer der Bergsteiger des Suchteams, bringt die Sache auf den Punkt. Wenn ich im Winter in Seattle auf die Straße gehe, habe ich mehr an, als dieser Mann auf 8500 Meter Höhe am Everest trug. Die Luft über 8000 Meter ist sehr dünn. Bei jedem Schritt muss man 8 bis 10 Mal ein- und ausatmen. Die Fortbewegung ist so anstrengend, dass man selbst bei diesem Schneckentempo alle 20 Schritte ausruhen muss. Schneller kommt man voran, wenn man Atemgeräte mit zusätzlichem Sauerstoff mitnimmt. Mallory und Irwin setzten bei ihrem Gipfelversuch Sauerstoffgeräte ein, die unzuverlässig und zudem sehr schwer waren. Wie hat Mallory es bloß geschafft, damit zu klettern? Ein weiterer Punkt, der den Suchtrupp ungläubig staunen lässt, ist, dass Mallory und Irwin ohne Steigeisen unterwegs waren. Steigeisen sind Steighilfen, die meist aus 10 scharfen Zacken nach unten und 2 Zacken, die schräg nach vorn zeigen, bestehen. Sie werden beim Klettern auf Eis eingesetzt. Man schlägt die vorderen Zacken ins Eis. Kein Bergsteiger würde heute ohne Steigeisen einen Gipfelversuch auf den Mount Everest unternehmen. Ohne Steigeisen blieb Mallory und Irwin nichts anderes übrig, als mit dem Eispickel immer wieder Stufen in die vereisten Hänge zu schlagen. Der Suchtrupp verstaut alles, was sie finden, durch verschließbare Plastikbeutel geschützt in einem Rucksack. Dann folgt eine mühevolle Arbeit. Sie suchen auf dem abschüssigen Hang geeignete Steine zusammen, stemmen sie aus dem gefrorenen Untergrund und tragen sie zu Mallory. Sie begraben den legendären Mann unter einem schützenden Mantel aus Steinplatten und lesen die Totenmesse für ihn. Es fällt ihnen schwer, den Ort wieder zu verlassen, davon zu gehen und den Toten in der eisigen Höhe allein zu lassen. Aber die Bedingungen am Mount Everest verlangen es. Sie müssen sich in die relative Sicherheit ihres Hochlagers zurückziehen. Auf dem Rückweg fegt ein eisiger Wind mit 80 Stundenkilometer über das Team hin. Und sie alle fragen sich, warum er es einging. Das wahnwitzige Risiko, bei seinem Rückweg in Nacht und Dunkelheit zu geraten. Denn dass Mallory bei Nacht abgestürzt ist, schließen sie aus der Tatsache, dass er seine Schneebrille nicht aufhatte, sondern in der Tasche trug. Einer seiner Expeditionskollegen schrieb später mal, er hat den Eindruck bekommen, irgendwann ist die Sache zwischen Mount Everest und Mallory zu einer persönlichen Angelegenheit Mallorys geworden. 1924. Eine persönliche Angelegenheit. Das ist es für Mallory mit Sicherheit. Erst 1919 ist er aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt, in dem er als Soldat in Frankreich gekämpft hat. Für ihn bedeutet insbesondere das erneute lange Getrenntsein von seiner Familie während der Expeditionen 1921, 1922 und dann auch noch 1924 ein großes Opfer. George Mallory ist glücklich verheiratet und hat drei Kinder, die er sehr liebt. 1921 kommt es zur ersten Everest-Expedition. Mallory und sein Bergsteigerkollege Guy Bullock erkunden in äußerst mühsamen Exkursionen die Umgebung. Mallory notiert dazu: Überall ging es nirgends hin. Wann kam ein Ende unserer Qual? In den Alpen verflucht man Anstiege am Schluss einer Tour, aber hier überfiel uns das ganz neue Erlebnis einer an Ohnmacht grenzenden Schwäche bei Höhenunterschieden von 30 bis 40 Metern. Die 1921 noch völlig ahnungslosen Engländer sind zur Monsunzeit losgezogen. Es schneit 8 bis 11 Stunden täglich. Dazu weht ein bitterkalter Sturmwind. Mallory und Bullock machen eine mögliche Route zum Gipfel über die Nordflanke aus. Eine grandiose Leistung. An einen Gipfelversuch selbst ist unter den Wetterbedingungen jedoch nicht zu denken. 1922. Die zweite Mount Everest-Expedition. Diesmal in der Vormonsunzeit. Sie erreichen als neuen Rekord eine Höhe von über 8000 Metern. Bei einem der Versuche wird erstmals zusätzlicher Sauerstoff als Kletterhilfe eingesetzt. Gegen Ende der zweiten Expedition setzt der Monsun ein und begräbt den Berg unter Schneemassen. Es kommt zu einem tragischen Unglücksfall, für den sich Mallory persönlich verantwortlich fühlt. 7 Träger werden von einer Lawine in den Tod gerissen. Die Sache nagt an Mallory. In einem Brief an seinen Freund Geoffrey Young schreibt er: Mich trifft die Schuld. Kennst du das zermürbende Gefühl, wenn einem bewusst ist, dass man einen Fehler nicht ungeschehen machen kann? Ja, es ist eine persönliche Angelegenheit geworden. Es wäre sehr schlimm für Mallory, wenn er nach all den Entbehrungen, all den leidvollen Erfahrungen zusehen müsste, wie andere statt ihm den Gipfel erreichen. Von Mallorys Freund Geoffrey Keynes wissen wir, dass Mallory schon vor seinem Aufbruch zur dritten Everest-Expedition dunkle Vorahnungen hat. Er sagte mir, es werde mehr ein Krieg als ein Abenteuer werden. Und er glaube nicht, dass er lebend zurückkomme. Aber auch eine andere Stimmung ist in Mallory. Aus Tibet schreibt er an seine Frau: Das Telegramm, das unseren Erfolg meldet, wird vermutlich eher ankommen als dieser Brief. Wohl aber keinen Namen nennen. Wie wirst du hoffen, dass ich zu den Eroberern zähle? Hey, Am 28. April 1924 kommt die Expedition im oberen Rongbuk-Tal an der Nordseite des Mount Everest an und errichtet ihr Basislager. Das Wetter ist grauenhaft, außergewöhnlich schlecht für diese Jahreszeit. Der 22-jährige Andrew Irwin notiert in seinem Tagebuch: Saumäßiger Morgen, leichtes Schneetreiben, sehr kalt, fühle mich beschissen. Und es kommt noch schlimmer. Ein Schneesturm, der mit 150 Stundenkilometern über die Grate fegt, hindert sie an den notwendigen Vorbereitungen. Es ist völlig aussichtslos, Lager in den höheren Regionen einzurichten. Temperaturen von minus 30 Grad und der orkanartige Sturm machen ihnen Tag für Tag einen Strich durch die Rechnung. Die Expeditionsteilnehmer magern ab, werden schlapp und krank und zermürbt und kommen keinen Schritt voran. Mallory weiß, dass dies seine unwiederbringlich letzte Expedition zu Mount Everest ist. Eine weitere Abwesenheit kann er seiner Familie nicht mehr zumuten. Und mit 38 Jahren ist er auch bald zu alt für solche extremen Unternehmungen. Es ist die letzte Möglichkeit, den Gipfel zu erreichen, zu Ende zu bringen, was er angefangen hat, und womöglich als Legende in die Geschichte einzugehen. Und ausgerechnet jetzt rennt ihm die Zeit davon. Wenn gar noch der Monsun einsetzt, irgendwann Anfang Juni, dann waren alle seine Entbehrungen umsonst. An seine Frau schreibt Mallory: Mein liebes Mädchen, das war alles in allem keine gute Zeit. Hinter mir liegen unsägliche Mühe und Erschöpfung und Niedergeschlagenheit. Und wenn ich zum Zelt heraussehe, blicke ich in eine Welt aus Schnee und schwindenden Hoffnungen. Und doch. Endlich, am 17. Mai, klart das Wetter doch noch auf. Sie können anfangen, die Hochlager auszurüsten. Am 1. Juni steigen George Mallory und Geoffrey Bruce mit 8 Trägern den langen Nordgrat empor. Kaum haben sie das Lager hinter sich gelassen, wird die Gruppe von einem wütenden Sturm überrascht, der von Westen her über den Grat heult. Trotzdem kämpfen sie sich Meter um Meter weiter voran, bis die Träger schließlich völlig am Ende sind. 4 Träger lassen ihr Gepäck fallen und kehren um. Auf 7710 Metern errichten die übrigen unter unvorstellbaren Mühen Lager 5. Am nächsten Tag geht gar nichts mehr. Der unendlich enttäuschte Mallory sendet einen Träger mit der Nachricht zu seinem Expeditionsleiter Edward Norton: Das Spiel ist aus. Der Wind hat unseren Trägern gestern den Schneid abgekauft. Und heute will keiner mehr höher steigen. Der Angriff auf den Gipfel muss sang- und klanglos abgeblasen werden. Auch weil Geoffrey Bruce über Herzprobleme klagt. Einen Tag später scheitert auch der andere Gipfelversuch der Expedition, ausgeführt von Edward Norton und Howard Somerville, auf einer Rekordhöhe von 8573 Metern, ohne zusätzlichen Sauerstoff. Zu Tode erschöpft schleppen sich Norton und Somerville zurück ins Lager. Norton ist schneeblind geworden. Er versucht, in einem abgedunkelten Zelt wieder zu Kräften zu kommen. Eigentlich ist die Everest-Expedition von 1924 damit vorbei. In dieser Situation entschließt sich George Mallory zu einem allerletzten Versuch zusammen mit Andrew Irwin. Der Expeditionsleiter Norton drückt ihnen die Hände und wünscht ihnen Glück. Ich war vollkommen einverstanden mit seiner Entscheidung und voller Bewunderung für den unbeugsamen Willen dieses Mannes, der trotz der vorherigen ungeheuren Strapazen entschlossen war, sich nicht geschlagen zu geben, solange noch die geringste Aussicht auf Erfolg bestand. Odell bemerkt, wie nervös Mallory kurz vor seinem letzten Versuch ist. Mallorys Kampfnatur war aufs Höchste gespannt. Vor Ungeduld brennend strebte er nach dem Ziel seines Lebens. Einem Ziel, das Generationen von Bergsteigern mit Sehnsucht erfüllt hat. Odell bereitet Mallory und Irwin ein Frühstück aus gebackenen Sardinen und Tee, das die beiden in ihrer Aufregung aber nicht runterkriegen. Dann macht er ein Foto von ihnen, als sie die 11 Kilogramm schweren Stahlflaschen mit dem Sauerstoff aufladen. Es ist das letzte Foto, das die beiden lebend zeigt. Mallory und Irwin entschwanden am 8. Juni 1924 auf immer den Blicken ihrer Freunde. Immer höher gehen sie, dem blauen Himmel entgegen. Höher und höher. Höher, als je ein Mensch gekommen war. Odell erhaschte noch einen flüchtigen Blick von ihnen. Dann sah er sie nie wieder. Was weiter geschah, weiß niemand. Was geschah denn nun weiter? Frage ich Jochen Hemlepp, den Detektiv in dieser Geschichte. Weiß man das heute? Wie hoch sind Mallory und Irwin gekommen? Haben sie es bis zum Gipfel geschafft? Ja, das ist die große Frage an der ganzen Geschichte von Mallory und Irwin. Wie hoch sind sie bei ihrem Versuch damals am Mount Everest gekommen? Wir wissen, sie müssen irgendwann am Morgen des 8. Juni 1924 ihr Zelt in 8160 Meter Höhe verlassen haben, sind dann mehr oder minder derselben Route gefolgt wie die heutigen Expeditionen hinauf zum Nordostgrat und waren dann irgendwann am Vormittag in etwa 8480 Meter Höhe, wo sie ihre erste Sauerstoffflasche aus ihrem Vorrat verbraucht hatten und abgelegt haben. Wir haben diese Sauerstoffflasche gefunden 1999 und wissen daher, das ist die höchste Spur, die von den beiden gefunden worden ist. Diese Höhe müssen sie auf jeden Fall erreicht haben. Was danach aber geschehen ist, darüber kann man nur spekulieren. Solange keine weiteren Spuren gefunden sind, weiß man wirklich nicht, wie hoch Mallory und Irwin gekommen sind. Welche Spur könnte das sein? Welchen endgültigen Beweis kann man denn jetzt überhaupt noch finden? Man weiß ja, die beiden waren Fotografen. Sie haben eifrig fotografiert auf den Expeditionen. Die Kamera ist so ungefähr der heilige Gral der ganzen Mallory und Irwin-Geschichte, weil man eben hofft, dass der Film in dieser Kamera dort oben in der Höhe durch die Kälte nicht kaputt gegangen ist und man ihn heute noch entwickeln könnte. Wir hatten gehofft, dass Mallory seine Kamera bei sich hat. Die Geschichte hat uns anders gelehrt. Er hatte seine Kamera nicht mehr bei sich. Also man muss überlegen, was ist da oben passiert? Hat er die Kamera bei seinem Absturz verloren? Hat er sie Irwin gegeben? Hat Irwin die Kamera jetzt bei sich? Es gibt so viele offene Fragen und selbst wenn eine Kamera gefunden wird, ist immer noch die Frage, ist der Film wirklich intakt geblieben? Aber es ist möglich, es ist im Bereich des Möglichen, dass diese Kamera tatsächlich Bilder von Mallory und Irwins letzten Aufstieg noch liefert und das wäre natürlich eine ganz, ganz großartige Sache. Ohne die Kamera bleibt es ein Geheimnis, ob Mallory und Irwin es bis zum Gipfel geschafft haben. Die Frage wird weiterhin leidenschaftlich diskutiert. Gipfel oder nicht? Was meint Hemlepp? Meiner Meinung nach könnten sie es unter sehr engen Bedingungen geschafft haben. Aber das ist nicht gleichzusetzen, wie zu behaupten, sie haben es tatsächlich geschafft. Dafür gibt es keinen Beweis und solange dieser Beweis nicht erbracht ist, sage ich das auch nicht. Das letzte Kapitel in dieser Geschichte ist also noch nicht geschrieben. Vielleicht, das stelle ich mir gerade vor, ist unter denen, die jetzt zuhören, jemand, der eines Tages mithelfen wird, dieses Rätsel zu lösen. Jemand, der im Moment noch zur Schule geht. Jemand, der wie Jochen Hemlepp zum Detektiv wird, dem die Sache einfach keine Ruhe lässt. Denn 2 Jahre nach dem Fund von Mallory berichtete ein anderer chinesischer Bergsteiger, Er habe schon 1960 an einer ganz anderen Stelle in der Everest-Nordwand einen alten Toten gefunden. Dies könnte Irwin gewesen sein und vielleicht trägt er die Kamera bei sich. Vielleicht. Jochen Hemlepp, der Detektiv der spannenden Suchaktion in den eisigen Höhen des Mount Everest, staunt manchmal noch selbst darüber, dass er dabei war, als man die Bergsteigerlegende Mallory fand. Den Mann, dessen geheimnisvolles Verschwinden so viele Rätsel aufgab. Den Mann, von dem man sagt, dass er die größte bergsteigerische Leistung vollbracht hat, die je in Angriff genommen worden ist. Es ging mir eine ganz lange Zeit noch so, dass ich nach dem Mallory-Fund in Büchern gelesen habe, Mallory wurde 75 Jahre nach seinem Verschwinden am Mount Everest gefunden. Und ich las das in einem Buch und dachte so, wow, was eine tolle Geschichte. Moment, da bist du damals selber dabei gewesen. Auf Wiederhören bei Audible.